Zöliakie und Glutensensitivität. Die Allergieentwicklung über den Dünndarm kann nicht nur durch Fett ausgelöst werden. Allergene wie Krabben, Pollen oder Gluten sind keine Fettbomben per se und Menschen, die fettreich essen, haben nicht unbedingt mehr Allergien als andere. Eine weitere Theorie für die Entstehung von Allergien ist folgende. Unsere Darmwand kann für kurze Zeit durchlässiger sein und dadurch tatsächlich zulassen, dass Nahrungsüberbleibsel in das Darmgewebe und Blut gelangen. Mit diesem Vorgang beschäftigen sich Wissenschaftler vor allem im Zusammenhang mit Gluten, einem Proteingemisch aus Getreidesorten wie Weizen. Es ist nicht etwa so, dass Getreide gerne von uns gegessen wird. Eigentlich will sich eine Pflanze vermehren und wir essen einfach ihre Nachkommen. Statt uns eine Szene zu machen, vergiften Pflanzen ihre Samen kurzerhand ein klein wenig. Das alles ist weitaus weniger dramatisch, als es im ersten Moment klingt. Ein paar gegessene Weizenkörner sind für beide Seiten noch in Ordnung. So können Menschen gut überleben und Pflanzen auch noch. Je mehr Gefahr eine Pflanze wittert, desto mehr solcher Stoffe gibt sie in ihre Samen. Weizen ist so in Sorge, weil seine Samen nur ein sehr kurzes Zeitfenster zum Wachsen und Fortpflanzen haben. Da darf nichts schiefgehen. In Insekten hemmt Gluten ein wichtiges Verdauungsenzym. Einem frechen Grashüpfer dürfte Weizengras damit schwer im Magen liegen, wenn er zu viel davon abknabbert. Und genau dann ist auch für beide gut, wenn er damit aufhört. Im menschlichen Darm kann Gluten teilweise unverdaut durch die Darmzellen wandern und von dort die Verbindung zwischen den einzelnen Zellen auflockern. Dadurch kommen Weizenproteine in Gebiete, in die sie nicht zu kommen haben. Und das wiederum gefällt dem Immunsystem weniger gut. Einer von 100 Menschen hat eine genetische Glutenunverträglichkeit, eine Zöliakie. Aber deutlich mehr Menschen haben eine Glutensensitivität. Bei der Zöliakie kann der Verzehr von Weizen starke Entzündungen auslösen, die Darmzotten zerstören oder auch das Nervensystem schwächen. Die Betroffenen haben Bauchschmerzen, Durchfälle, wachsen als Kinder nicht so gut oder sind im Winter sehr blass. Das Kniffelige an dieser Erkrankung ist aber, dass sie mal mehr oder mal weniger ausgeprägt sein kann. Bei weniger starken Entzündungen merkt man oft jahrelang nichts. Man hat ab und zu Bauchschmerzen oder leidet eventuell unter einer Blutarmut, die ganz zufällig beim Hausarzt auffällt. Die beste Therapie bei Zöliakie ist zurzeit, ganz auf Weizen und Co. zu verzichten. Bei einer Glutensensitivität kann man Weizen essen, ohne davon starke Dünndarmschäden zu bekommen. Aber man sollte es auch nicht übertreiben. Ein bisschen so wie beim Grashüpfer. Viele Menschen merken aber erst, wenn sie 1 bis 2 Wochen glutenfrei essen, dass es ihnen besser geht. Auf einmal haben sie seltener Verdauungsprobleme oder Blähungen, weniger Kopf- oder Gelenkschmerzen. Einige Menschen können sich besser konzentrieren oder sind seltener müde und abgeschlagen. Die Glutensensitivität wird erst seit sehr kurzer Zeit besser erforscht. Momentan lässt sich die Diagnose in etwa so zusammenfassen. Beschwerden bessern sich bei glutenfreier Ernährung, obwohl die Untersuchungen auf Zöliakie negativ sind. Die Darmzotten sind zwar nicht entzündet oder kaputt, aber das Immunsystem ist womöglich trotzdem unangenehm von zu vielen Brötchen berührt. Die Durchlässigkeit des Darms kann auch nur kurze Zeit erhöht sein, zum Beispiel nach der Einnahme von Antibiotika, durch den Genuss von viel Alkohol oder durch Stress. Wer nur deshalb sensibel auf Gluten reagiert, kann sogar Zeichen einer richtigen Unverträglichkeit aufweisen. Dann hilft es, eine Zeit lang auf Gluten zu verzichten.